Ja, ich möchte Sie auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen, sofern ich das nicht schon persönlich gemacht habe, und freue mich, dass ich heute mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern darf. Ich möchte auch wieder ganz herzliche Grüße von meiner Gemeinde mitbringen, der Freien Evangelischen Gemeinde Norderstedt. Ich möchte Ihnen zunächst mal einen Vierzeiler verlesen und eigentlich dann mit Ihnen darüber sprechen, was Sie davon halten. Da heißt es: Du bist die Quelle meiner Freude. Du bist der Fels, auf den ich baue. Du bist der Ursprung allen Lebens. Du bist die Kraft, der ich vertraue. Ich denke, jeder denkt sich dabei, das ist ein Hymnus, ein Lobpreis zur Ehre Gottes, zur Anbetung des Schöpfers. Ja, schön wär's. Es handelt sich dabei um einen Werbespruch für ein Mineralwasser. Kann man denken, ist das Gotteslästerung, ist das Blasphemie? Aber ich meine, hier geht das ist wahrscheinlich gar nicht so das Wesentliche. Gott ist vieles gewohnt von uns Menschen. Hier geht es darum, es geht um die Verführbarkeit der Menschen. Dieser Vers wurde ja von Werbefachleuten konzipiert. Die haben bestimmt sich viele Gedanken gemacht. Nach was sehnt sich der Mensch? Was braucht er? Und hat dann diesen Vierzeiler entwickelt. Das Problem dabei ist, dass es sich hier eben um eine Verführung der Menschen handelt. Die Werbefachleute haben die elementaren Bedürfnisse der Menschen erkannt. Da geht es um die Freude, die Sicherheit. Es geht um Hilfe einer höheren, einer liebevollen Macht. Kurzum, es geht um die Suche nach dem Glück. Die Sehnsucht der Menschen nach Glück. Und diese Sehnsucht wird umgelenkt auf ein Produkt. Gewiss, das Wasser ist natürlich das wichtigste Lebensmittel, das wir haben, ganz klar. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Auf dieser Erde nicht und woanders auch nicht. Deshalb versuchen ja die Weltraumforscher, die Astronomen überall auf dem Planeten, ob sie Wasser finden. Und da gibt es immer wieder mal eine Meldung und ist alles wieder vergebliche Liebesmühe. Es gibt kein Wasser auf irgendwelchen Planeten bisher. Ist nichts gefunden worden. Also das Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, das wir haben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und Wasser ist die Quelle des Lebens. Aber mit diesem Vierzeiler, da werden Menschen verführt. Sie werden verführt weg von der wahren Quelle des Lebens hin zu einem Produkt. Die Bibel weist uns ganz klar hin auf die wahre Quelle des Lebens, auf die Quelle der Freude. Gott ist der Ursprung allen Lebens. Er, der Schöpfer, der Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, nicht irgendein Gott, sondern der lebendige Gott. Nicht ein Gott, den die Menschen sich gemacht haben, sondern der Schöpfer, der reale Gott, der sich in Jesus Christus, seinem Sohn, uns Menschen geoffenbart hat. Und dieser Jesus ist der Fels, auf dem ich stehe. Er ist ein fester Grund, ein Grund, der auch tragfähig ist. Auch in schweren Zeiten gibt er mir Halt. Wir feiern heute ja oder begehen heute den Sonntag mit dem schönen Namen Misericordias Domini. Das ist nach dem Psalm 33 benannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und lautet der Vers in Vers 5, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Wir erfahren gerade auch jetzt im Frühjahr wieder, wie die Natur auseinandergeht, sich ja gewissermaßen sprengt. Die Bäume wachsen, werden grün, Pflanzen blühen. Wir erleben die Güte Gottes, die Güte unseres Herrn. Und Jesus Christus ist die Quelle meiner Freude. spüren wir nach fast 3 Wochen immer noch etwas von der Osterfreude. Wir haben uns an Ostern begrüßt. Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Und diese Freude soll uns ja nicht nur an Ostern oder kurz danach noch erfreuen und beschäftigen, sondern das ganze Jahr über, dass Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden und er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Erstgeborene unter denen, die entschlafen sind, sagt Paulus. Und wir als seine Jünger dürfen ihm nachfolgen und haben diese Gewissheit auch einmal auferstehen, aufzuerstehen und mit ihm in der Ewigkeit zu leben. Jesus Christus gibt uns das wahre Leben, das Leben, erfülltes Leben auf dieser Erde und einmal in seiner Herrlichkeit bei ihm, bei Gott. Er stillt den Lebensdurst. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, in dieser Geschichte der Begegnung Jesu mit dieser Samariterin. Hier wird uns auch die Bedeutung des Wassers deutlich. Die Bedeutung des Wassers ist natürlich im Orient noch viel stärker als bei uns. Wir haben genug Wasser, im Gegenteil fast zu viel. Aber im Orient und in den anderen Ländern, vielen anderen Ländern, ist Wasser knapp. Und das wird uns auch in diesem Gleichnis und in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte deutlich. Und nun sagt Jesus zu dieser Frau, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Die Frau, die Samariterin, konnte das natürlich nicht verstehen, was Jesus hier meint. Sie entgegnet ja auch, du hast doch gar keinen Eimer, um Wasser zu schöpfen und wie kannst du den Durst auf ewig löschen? Wie ist das zu verstehen? Warum kann Jesus das sagen? Wer von dem Wasser trinke, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Nun, er kann es deshalb sagen, weil Jesus selbst durch seinen Heiligen Geist in seinen Jüngern, in seinen Nachfolgern lebt. Er wohnt in uns, so sagt es uns die Schrift. Und er kann uns jederzeit helfen. Auch gerade in Durstzeiten unseres Lebens. Er ist bei uns. Wir dürfen uns an ihn wenden, in Zeiten der Not. Wir dürfen mit ihm reden. Er wohnt in uns, er ist uns ganz nah. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten und dürfen seine Hilfe und seine Kraft auch immer wieder neu erfahren. Jesus Christus schenkt uns erfülltes Leben. Und ich erinnere an den Vers aus der Offenbarung, 21,6. Sie wissen, was da steht? Jahreslosung für dieses Jahr. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers, von dem Wasser des Lebens umsonst. Ich habe mich gefragt, besteht denn da Bedarf bei den Menschen unserer Zeit, unserer Gesellschaft, nach dem Wasser des Lebens? Nun, wenn wir uns nochmal den Vierzeiler angucken, die Werbefachleute haben bestimmt lange recherchiert, bis sie die Bedürfnisse des Menschen erkannt haben. Und sie wollen ja mit diesem Werbevers ja die Menschen erreichen. Sie wollen ihre Bedürfnisse durch ein Produkt, durch das Mineralwasser decken. Also, danach gibt es dieses große Bedürfnis unter der Gesellschaft nach der Freude, nach dem Felsen, nach dem Ursprung allen Lebens und nach einer Kraft, der ich mich anvertrauen kann, die tragfähig ist. Der Suche nach dem Glück sind die Menschen. Das haben diese Werbefachleute erkannt und deshalb diesen Vers formuliert. Also, dieser Bedarf ist da nach dem Wasser des Lebens. Die Frage ist nur, wo suchen die Menschen? Bei solchen Werbesprüchen? In diesem schönen Lied, Ich bin durch die Welt gegangen, gibt es einen Vers, der lautet, Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Also auch hier, der Durst nach diesem erfüllten Leben ist bei den Menschen groß. Nun sagt Jesus, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Durstig nach Gott? Aber gewiss, die Menschen sind auf der Suche nach Gott. Nur, wie heißen ihre Gottheiten heute? Wie heißen sie denn? Wohlstand, Ehre, Macht, Erfolg, Spaß haben, Gesundheit. Wir leben ja im Zeitalter der Wellness. 20% aller Menschen gehen heute in ein Fitnessstudio. Und kein Hotel, das kein Spa-Zentrum hat, also ein Wellnesszentrum. Und man bezeichnet solche Einrichtungen ja heute schon auch als Wellness-Tempel. Verstehen wir recht, alle diese Dinge sind ja nicht schlecht, das ist ja alles gut. Und wir alle streben ja auch danach. Ich kenne keinen Politiker, der nicht ein Machtbedürfnis hat, sonst wäre er kein Politiker. Und je älter man wird, umso mehr weiß man auch die Gesundheit zu schätzen. Also das sind alles gute Sachen. Nur das Problem ist doch, viele Menschen stellen diese Dinge an erster Stelle in ihrem Leben. Und damit wollen sie Gott ersetzen. Und damit verstoßen sie gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott, der Schöpfer, will, dass wir ihm vertrauen. Das war damals schon im Paradies der Fall, bei Adam und Eva. Er wollte, dass die beiden sich ihm anvertrauen und ihm gehorsam sind und glauben, dass er sie lieb hat und das Beste für sie hat und mit ihnen meint. Und sie haben dieses Vertrauen missachtet und wollten selber sein wie Gott. Haben sich von Gott losgesagt. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und Menschen, die bei anderen Gottheiten das alles suchen, was ich gerade genannt habe, die kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. In diesen Dingen wird der Lebensdurst nicht gestillt. Den Frieden des Herzens finden wir nur bei dem lebendigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schon im Alten Testament sagt Gott durch Jeremia zu seinem Volk, Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Diese Bedürfnisse nach echter Freude, nach Sicherheit und Geborgenheit, die Bedürfnisse sind da bei jedem Menschen. Und sie können nur nachhaltig bei Gott befriedigt werden, bei dem lebendigen Gott. Denn diese Quelle führt Wasser, das uns das ewige Leben in der Herrlichkeit beim Vater schenkt. Gottes Quelle sprudelt auch noch heute. Gott will uns das, was in diesem Vierzeiler, in diesem Werbespruch genannt ist, das will er uns alles ja nicht vorenthalten. Das ist ja immer wieder ein Hinderungsgrund von manchen Menschen, Ja zu sagen zu Jesus Christus. Dann muss ich mein Leben einschränken, dann darf ich das nicht mehr tun und das ist dann ja kein Leben mehr für mich. Nein, Gott ist großzügig, er ist ein wunderbarer Gott, er ist der Geber aller Gaben, auch das, was wir genannt haben. Er sorgt für unser Auskommen, er sorgt für unsere Gesundheit. Das dürfen wir ihm alles anvertrauen. Er beschenkt uns großartig und reichlich. Und ich denke, die meisten von uns können sich immer wieder auf das besinnen, was sie mit Gott in ihrem Leben erfahren haben. Wie Gott Wunder getan hat, Gebetserhörungen erlebt, wie er uns geholfen hat, geführt. Manchmal merkt man das erst hinterher oder manchmal vielleicht auch gar nicht. Und so dürfen wir auch seine Gaben genießen. Er hat sie geschaffen. Und dafür wollen wir ihm danken und ihn feiern. Und das tun wir jedes Mal in jedem Gottesdienst. Das Feiern ist auch im Alten Testament, hat dort einen ganz großen Stellenwert. Gott hat diese Feiertage bestimmt und gesagt, da sollt ihr zusammenkommen und mich anbeten und daran denken, was ich Großes an euch getan habe, am Volk Israel. Auszug aus Ägypten, das Passafest und all diese Feiertage. Die Juden haben ganz viele Feiertage. Und die feiern sie und danken Gott. Das ist der Wille des Gottes, ihres Gottes. Umso mehr besteht doch für uns heute als Christen daran zu denken und Gottesdienste zu feiern und das, was Jesus Christus auf dieser Erde getan hat, als er Mensch wurde. Und ich bin so froh, dass wir in unserem Land auch noch christliche Feiertage haben, dass die nicht verschwunden sind, sondern dass wir daran erinnert werden, an diesen Feiertagen, was Gott, was Jesus Christus für uns getan hat. Das Volk Israel wird aufgefordert, Gott zu danken in den Gottesdiensten und an ihren besonderen Feiertagen. An denen sollen sie sich erinnern an die großen Taten ihres Gottes. Und dann heißt es im 5. Buch Mose im Kapitel 12, und dann ihr sollt feiern und fröhlich sein. Und die Psalmisten berichten uns häufig von einer überschäumenden Freude über Gottes Hilfen und Wohltaten. Und Gott weist sein Volk Israel auch immer wieder darauf hin, herausgeführt aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Wenn es euch gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr nicht den Herrn vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm, heißt es im 5. Mose Kapitel 6. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und seid ihm gehorsam und gehorcht ihm. Echte Dankbarkeit gegenüber unserem Gott erweist sich im Gehorsam. Nur durch Vertrauen, durch den Glauben, können wir ihm recht gehorsam sein. Ja, und umso mehr gilt doch auch dieser Aufruf der Bibel zum Feiern auch für uns als Christen. Wir haben in Jesus Christus Frieden mit Gott, das ewige Leben, Gemeinschaft mit ihm, jetzt auf dieser Erde und in Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Er hat uns befreit, erlöst von der Knechtschaft der Sünde. Und wir können nun trinken von der Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Es geht nicht nur um ein erfülltes Leben auf dieser Erde. Nein, es geht um ein ewiges Leben in der Herrlichkeit bei unserem Schöpfer. Und das ist Grund zum Feiern. Und ich wünschte mir, dass in unserer Gesellschaft ja die Feiertage, die christlichen Feiertage, die ja auch gesetzliche Feiertage sind, ja mit mehr Bewusstsein gefeiert werden, dass die Menschen sich erinnern, was wirklich geschehen ist an Weihnachten, in der Passionszeit, Karfreitag, Ostern. Jesus ist auferstanden. Viele Menschen kennen die Zusammenhänge nicht mehr. Haben wir hier als Christen einen Auftrag, das den Menschen in unserer Umgebung auch wieder deutlich zu machen, damit sie wirklich richtig feiern können und nicht nur die Feiertage eben als ja, freie Zeit sehen, sondern sich daran erinnern, was Gott für Menschen, für die Menschen, für seine Menschen getan hat. Jesus sagt während des Passafestes in Jerusalem, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes Kapitel 7. Ströme lebendigen Wassers. Erfahre ich das in meinem Leben auch so? Oder merke ich da nur ein dünnes Rinnsal vielleicht? Was meint Jesus damit? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist damit gemeint? Ist damit ein lebendiger Lobpreisgottesdienst gemeint, mit viel Musik und, ja, und so weiter? Oder ist ein öffentliches Zeugnis als Prediger vor einer großen Versammlung damit gemeint? Oder sind hier Menschen gemeint, die ein großes diakonisches Werk gegründet haben? Oder vielleicht große Liedermacher? Kurzum, sind das Menschen, die besondere Begabungen haben und in der Öffentlichkeit groß rauskommen? Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht. Es geht hier nicht um spektakuläre Dinge, wenn Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus dem Leibe meiner Nachfolger fließen. Es geht um den Heiligen Geist. Er ist es, der diesen Strom schenkt und verursacht. Er ist dieser Strom von Wasser des Lebens. Der Strom, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Und der Menschen befähigt zum Glauben, zum Vertrauen, zur Nachfolge. Er begabt und hilft zur Erkenntnis, das zu tun, das Gott für uns vorbereitet hat. Hören wir da recht hin, das sagt uns Paulus, auch im Epheserbrief in Kapitel 2, ganz deutlich. Wir sind geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, die hat er vorbereitet. Ich denke, das ist so was Großartiges. Wir dürfen das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Nur die Frage ist, achten wir darauf? Hören wir und erkennen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat? Es geht uns doch immer wieder so, dass wir Dinge erkennen und sagen, da müsstest du das und das tun oder den besuchen oder sonst was machen. Gehen wir dem nach oder kommen dann unsere eigenen Entschuldigungen gleich wieder in den Vordergrund? Das geht doch jetzt im Moment nicht und es passt doch nicht. Sind wir bereit, mit offenen Herzen und Ohren und Augen auf Gottes Willen, auf sein Wort zu hören, auf das, was er uns sagt, in seinen Begegnungen, auch im Erleben, im Alltag? Dass wir das erkennen, das ist jetzt dran. Das hat Gott für uns vorbereitet, das zu tun. Nämlich das Tun und das Reden. Wenn wir uns im Heiligen Geist öffnen, dann wird er uns ja auch für andere Menschen zu einer Quelle des lebendigen Wassers werden lassen. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir nicht nur unseren Durst stillen, sondern dass wir anderen helfen können, diese Quelle zu finden. Jesus möchte, dass seine Jünger zu Vermittlern seiner überfließenden Gnade werden. Leben weitergeben. Das ist auch unsere Aufgabe als Jünger Jesu, als Nachfolger. Das nicht nur tröpfchenweise, sondern in Strömen, wie uns Jesus Christus das zugesagt hat. Das geschieht nur, wenn wir uns ganzheitlich Jesus Christus zur Verfügung stellen. Bei diesem Bild muss ich immer an ein Gedicht denken von Konrad Ferdinand Meyer, der römische Brunnen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Früher hat man das noch häufiger gelesen und gelernt in der Schule. Ich möchte uns mal vorlesen, was Konrad Ferdinand Meyer schreibt. Er hatte ein Beispiel eines Brunnens in der Villa Borghese in Rom vor Augen. Einen dreischaligen Brunnen. Und er beschreibt ihn so: Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich und der gibt zu reich der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Ein, wie ich meine, wunderbares Bild auch für Christen. Auch wir empfangen den Heiligen Geist. Wir empfangen die Botschaft, das Evangelium. Und wie bei einem Brunnen mit einer Schale, da kommt von oben das Wasser und sie strömt über, die kann gar nichts dafür. Das Wasser fließt weiter in die nächste Schale und in die dritte Schale. Ein Bild für uns Christen. Wasser empfangen und überfließend weitergeben. Wenn wir so an Jesus dranbleiben, dann können wir auch anderen Menschen Mut zusprechen, sich auch diesem Herrn zuzuwenden und ihr Leben auf diesen Felsen zu bauen, der unser Grund ist, auf dem wir unser Leben sicher aufbauen dürfen. Wir wollen jetzt noch einen kurzen Augenblick der Stille haben, in der jeder mit seinem Herrn besprechen kann, was ihm wichtig geworden ist. Und ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Jesus Christus, wir beten dich an, wir preisen dich und danken dir, dass du lebst, du bist auferstanden. Wir durften dieses Ereignis wieder feiern und es uns neu bewusst machen, was uns das für uns bedeutet. Du lebst, du bist aufgefahren zu deinem Vater und hast uns deinen Geist geschickt, sodass wir durch ihn mit dir Gemeinschaft haben dürfen und das jederzeit und an jedem Ort. Wir brauchen keine besonderen Termine bei dir, um eine Audienz zu bekommen. Wir dürfen jederzeit zu dir kommen und wir danken dir, Herr, dass du in uns wohnst und dass wir diese Kraftquelle des lebendigen Wassers in uns spüren dürfen. Schenke es, Herr, dass wir uns ihm öffnen und dass du durch uns wirken kannst, auch zum Segen für andere Menschen. Wir preisen dich, Herr, und bitten dich, dass du uns auch weiterhin, auch durch die kommende Woche hindurch geleitest. Dein Name sei gelobt. Amen.